We are back again. Wir sind wieder zurück. People who love enough to edify others. Leute, die genug lieben, um andere zu erbauen. In Vers 27, he continues with some practical instruction. In Vers 27 gibt er weitere praktische Anleitungen. If someone speaks in a tongue, it should be two or three, one after another. Wenn jemand in Sprachen spricht, sollen es zwei oder drei sein, einer nach dem anderen. Ah, so now he says we can speak in tongues in the church. Jetzt sagt er, wir können in der Gemeinde in Sprachen reden. First he said we shouldn't, now we can. Erst sagte er, das sollen wir nicht und jetzt können wir es doch. Look what he says. Schau, was er sagt. With someone interpreting. Mit jemandem, der es auslegt. Then he says in verse 28, if there's no one with interpretation, then he should remain silent in the meeting. Dann sagt er in Vers 28, wenn es keinen mit der Auslegung gibt, dann soll er in der Versammlung still sein. Content to speak to himself and to God. Und zufrieden damit, zu sich selbst und zu Gott zu sprechen. So, here again he's saying, look, the gifts of the Spirit and the speaking in tongues, it should happen in the church, but only with interpretation. Hier sagt er wieder, die Geistesgaben, also auch die Sprachenrede, sollten in der Gemeinde ausgeübt werden, aber nur mit Auslegung. So he doesn't say that we should all speak together, but one after the other. Er sagt also nicht, dass wir alle auf einmal reden sollen, sondern einer nach dem anderen. So that again the church can be edified and it will have to be interpreted. Damit die Gemeinde wiederum erbaut werden kann und es muss ausgelegt werden. But look, even with the prophecy he says the same thing. Doch schau, das sagt er auch über Prophetie. He said, and so is the same with prophecy. Und das gleiche gilt für die Prophetie. Let two or three prophets prophesy and let the other prophets carefully evaluate and discern what is being said. Lass zwei oder drei Propheten weissagen und lass die anderen Propheten das Gesagte sorgfältig bewerten und unterscheiden. What, Reinhard? Was, Reinhard? The others should evaluate? Die anderen sollen beurteilen? Yes. Ja. Actually in the Greek it says it should be judged. Im Griechischen heißt es sogar, es soll beurteilt werden. Look, you don't evaluate the person who speaks, but you evaluate what is being said. Schau, du bewertest nicht die Person, die etwas sagt, sondern das, was gesagt wurde. He clearly says the prophets, the others should carefully evaluate and discern what is being said, not evaluate the person. Er sagt ganz klar, dass die anderen das Gesagte sorgfältig beurteilen sollen und nicht die Person. So, here is the important thing. Das Wichtige ist, why do we have to evaluate and discern what is being said? Warum wir das Gesagte beurteilen sollen? Can the Spirit of God make mistakes? Kann der Geist Gottes Fehler machen? As the gift of prophecy flow, can it be wrong? Wenn die Gabe der Prophetie fließt, kann es dann falsch sein? Well, the Holy Spirit doesn't make mistakes. Also der Heilige Geist macht keine Fehler. But it is a divine gift flowing through an earthen channel. Aber es ist eine göttliche Gabe, die durch einen irdenen Kanal fließt. Any prophet that refuses to be judged in the right sense, I will reject. Jeden Propheten, der es ablehnt, auf gute Weise beurteilt zu werden, würde ich abweisen. What does it mean? Was bedeutet das? We never judge people, but we have to judge what is being said. Wir urteilen niemals über Menschen, aber wir beurteilen, was gesagt wurde. And there are people who simply says, listen, I'm a prophet. Don't you even question what I've prophesied. Es gibt Leute, die sagen, ich bin ein Prophet. Wage es nicht zu hinterfragen, was ich weissage. No, the Bible says it needs to be evaluated. Nein, die Bibel sagt, es soll beurteilt werden. Because what is if what the man said was a mixture of the Spirit of God and his own heart? Denn was ist, wenn das, was er sagte, eine Mischung aus Gottes Wort und seinem eigenen Herzen war? Then I will simply accept what God has said and I will reject the things from his own heart. Dann nehme ich einfach das an, was Gott sagte, und das, was aus seinem eigenen Herzen kam, weise ich zurück. We always have to remember there is the human element with the gifts. It can be mixed. Wir müssen immer daran denken, dass es der menschliche Faktor und die Gaben sind. Beides kann vermischt werden. And I've seen this so often. Ich habe es schon so oft erlebt. Died a prophet in the spirit and then for whatever reason they continue in the flesh. Dass jemand anfing, im Geist zu weissagen und warum auch immer, dann im Fleisch weitermachte. That's why Paul says, let people evaluate it. Deshalb sagt Paulus, lass die Leute es beurteilen. That's why we always have to have an attitude of humility when we speak prophetically. Deshalb müssen wir immer eine Haltung der Demut haben, wenn wir prophetisch reden. We have to have this attitude. Listen, I really believe that's what God is saying, but guys, please discern it and evaluate it. Wir müssen die Einstellung haben, Leute, ich glaube wirklich, dass Gott das sagt, aber bitte prüft und beurteilt es. I do that even with powerful prophets who speak into my life. Ich mache das sogar mit einflussreichen Propheten, die in mein Leben sprechen. And when I train people in the prophetic, I always say to them. Und wenn ich Menschen im Prophetischen trainiere, sage ich ihnen immer, never become so arrogant that you think you are infallible. Werde niemals so arrogant zu glauben, dass du unfehlbar bist. In fact, be so humble that you will encourage people to test what you've prophesied. Sei vielmehr so demütig, dass du Leute ermutigst, deine prophetischen Worte zu prüfen. And give them the freedom to evaluate the message and choose it to accept it or choose to reject it. Und gib ihnen die Freiheit, die Botschaft zu beurteilen und zu wählen, ob sie sie ablehnen oder annehmen wollen. You know, the gifts of the Spirit are very powerful, but they're also very dangerous. Die Gaben des Geistes sind sehr kraftvoll, aber auch gefährlich. Why can they be dangerous? Warum können sie gefährlich sein? Because easily when we flow very impressively in the gifts and we don't have a godly character. Denn wenn wir sehr eindrucksvoll in den Gaben fließen und keinen göttlichen Charakter haben, we can easily be tempted to abuse the gifts for our own egocentric means. Dann können wir leicht versucht sein, sie für unsere eigenen egozentrischen Belange zu missbrauchen. That's why it needs to be evaluated what any prophet says. Deshalb müssen die Worte jedes Propheten bewertet werden. So a mature prophet will encourage the people to evaluate what he prophesied. Ein reifer Prophet wird die Leute ermutigen zu prüfen, was er weissagte. A mature prophet will give people the freedom to evaluate and disagree. Er wird ihnen die Freiheit geben, es zu beurteilen und dem nicht zuzustimmen. And a mature prophet will always remind himself that he's just an earthly vessel in divine hands. Und ein reifer Prophet wird sich immer daran erinnern, dass er nur ein irdenes Gefäß in göttlicher Hand ist. You know, I've seen some of the most powerful prophets in the whole world get it wrong. Ich habe gesehen, wie einige der einflussreichsten Propheten der Welt daneben lagen. I was part of a prophetic community called Morningstar in America for almost 10 years. In Amerika war ich fast 10 Jahre lang Teil einer prophetischen Gemeinschaft namens Morningstar. You know, there were people who were part of that community like Paul Kane and Bob Jones. Leute wie Paul Kane und Bob Jones waren Teil dieser Community. Rick Joyner. And some other great prophetic names. Und einige andere große prophetische Namen. And while I've been deeply blessed by a lot of their prophetic revelation, I've also seen them get it wrong. Obwohl ich durch viele ihrer prophetischen Offenbarungen sehr gesegnet wurde, habe ich auch miterlebt, wie sie falsch lagen. And I don't think that's a problem. Und ich denke nicht, dass das ein Problem ist. I think the problem is when we get so proud that we think whatever we say must not be evaluated. Ich denke, das Problem ist, wenn wir so stolz werden, dass wir denken, was immer wir sagen, muss nicht mehr geprüft werden. My friend, listen please carefully. Bitte hör gut zu, mein Freund. There is a huge difference between having a critical spirit or evaluating prophetic words. Es ist ein riesiger Unterschied, ob man einen kritischen Geist hat oder ob man prophetische Worte beurteilt. You know, there are people who always judge and criticize any prophetic word because they have a critical heart. That's not what Paul is talking about. Es gibt Leute, die über jedes prophetische Wort urteilen und es kritisieren, weil sie ein kritisches Herz haben. Aber davon redet Paulus hier nicht. Paul is talking, while we honor whatever God says, we have hearts that will simply evaluate, did everything really come from God? Paulus sagt, dass, obwohl wir ehren, was Gott sagt, haben wir Herzen, die schlicht bewerten, ob alles wirklich von Gott kam. And tomorrow we continue. Und morgen machen wir weiter.